5. Arbeit und Politik. Über Leistungsbereitschaft und Arbeitsanreize. Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Psalm 90, Vers 10. Wer über Arbeit und Leistung spricht, kommt ohne impliziten oder expliziten Bezug auf ein Welt- und Gesellschaftsbild und damit ohne Wertungen nicht aus. Viele scheinen begeistert, das erhoffte Ende der Arbeitsgesellschaft zu begrüßen. Aber hier lauern viele Missverständnisse. Auch eine hochtechnisierte und immer abstrakter werdende Wirtschaft läuft nicht vollautomatisch. Sie ist weder technologisch noch soziologisch noch in ihrer politischen Lenkung ein Perpetuum mobile. Ohne vielfältigen Einsatz von Arbeit, vor allem intelligenter Arbeit, und erhebliche Anstrengungen, jedenfalls einer Minderheit, haben wir schnell Stagnation, Rückstand, wachsende Arbeitslosigkeit sowie, gemessen an den gewachsenen Ansprüchen, eine Tendenz zur Massenverelendung. Der heutige Massenkonsum ist nur möglich dank der Mechanisierung und Automatisierung aller Produktionsabläufe sowie der meisten Dienstleistungen und der billigen Importe aus Fernost, die wir nur bezahlen können, weil dort deutsche Maschinen so begehrt und die Menschen bei niedriger Entlohnung so unendlich fleißig sind. Wer bei Aldi einen Liter Milch in der Tüte für 49 Cent oder ein Baumwollhemd für 5 Euro kauft, sei er nun Millionär oder Empfänger von Grundsicherung, der erwirbt Endprodukte, die einen sehr komplexen Produktions- und Verteilungsprozess durchlaufen haben, an dem Zehntausende von Menschen beteiligt waren. Bei der Milch haben sie auf dem Bauernhof, in der Molkerei, beim Verpackungshersteller, bei Transport, Logistik und im Geschäft dazu beigetragen, dass die Milchtüte schließlich zum Verkauf im Regal steht. Beim Hemd, auf den Feldern des Baumwollbauern, in der Spinnerei, in der Weberei, beim Nähen, bei Transport und Logistik und dann wiederum im Geschäft. Bedenkt man, dass die Reparatur eines tropfenden Wasserhahns kaum weniger als 50 Euro kosten dürfte, sind die Güterpreise heute das reine Wunder. Aber ohne Arbeit kommen diese Güter auch nicht zustande, wie überhaupt niemals irgendetwas, das einen Marktwert hat, sei es ein physisches Gut, sei es eine Dienstleistung, ohne Arbeit zustande kommen wird. Der Markt lebt von dem einfachen Zusammenhang, dass der, der etwas bekommen will, das andere Arbeit und Mühe gekostet hat, dafür etwas geben muss, das ebenfalls Arbeit und Mühe kostet, wenn es dem anderen etwas wert sein soll. Aufgelöst wird dieser Zusammenhang lediglich durch Raub, durch ererbten oder erworbenen Besitz und durch freie Teilhabe in einer Solidargemeinschaft. Ob die Solidargemeinschaft nun der Staat oder die Familie ist, es kommt immer auf die Ausgewogenheit von Geben und Nehmen an, wenn die Verhältnisse dauerhaft gesund bleiben sollen. Weder moralisch noch funktional ist es richtig, dass jemand, der einen eigenen Beitrag leisten kann, von der Arbeit anderer ohne Gegenleistung lebt. Leistungen ohne Gegenleistung sind jenen vorbehalten, die nicht anders können. Die geistig oder körperlich stark Behinderten, die seelisch Kranken, die Alten oder die anderweitig Gebrechlichen. Die meisten Menschen haben gesunde Instinkte und wollen für ihr Auskommen selbst sorgen. Andererseits sind sie realistisch und eigennützig und auch nicht abgeneigt, jede Gelegenheit zu nutzen, die Leistung ohne Gegenleistung verspricht. Es ist ein zentrales Element des modernen Sozialstaats, dass niemand wegen unfreiwilliger Arbeitslosigkeit in Not geraten soll. Wer durch die Umstände daran gehindert ist, sein Brot durch Leistungsaustausch zu erwerben, der wird von der Solidargemeinschaft auf Zeit ohne Gegenleistung unterhalten. Ganz unvermeidlich ist es dabei, dass es hier immer wieder zu Abgrenzungsproblemen und von den Begünstigten gerne in Kauf genommenen Mitnahmeeffekten kommt.